Hallo und herzlich willkommen zum Nerdfon, Ausgabe Nummer 66. Ich bin Pascal Kurschilkin und ihr hört es an der etwas theatralischen Eingangsmusik. Es wird heute ein bisschen spannender. Ich habe mal einen spannenden Gast eingeladen und zwar zu einem dunklen Thema. Grüß dich, Nick. Hallo. Ja, das Thema heute mal, was wir gewählt haben, ich habe es schon angekündigt. Ich suche mir wieder spannende Leute ein. Ich suche mir spannende Leute und lade die dazu ein zu einem Podcast. Heute haben wir das Thema Urbex. Genau. Was ist Urbex? Wofür steht Urbex? Urban Exploring ist das neudeutsche Wort für das Erkunden, Fotografieren, Dokumentieren verlassener Orte in Deutschland und dem näheren Umland. Dort betreibe ich es. Das ist ein Hobby, ne? Ist ein Hobby, definitiv. Okay, das ist also Urban Exploring, Abkürzung Urbex. Das ist wirklich ein Hobby, wo ich mir mal einen gesucht habe. Mensch, der war jetzt schon im Fernsehen zu sehen, hat einen schönen Beitrag abgeliefert im NDR und dachte ich, den muss ich dir mal einladen, weil das ist ein spannendes Thema, wo viele Nerds natürlich voll drauf anspringen, auf das, was macht man da? Was ist Urban Exploring? Was ist das genau? Was macht man da? Du hast schon mal kurz gesagt, so ja, man geht so und macht ein paar Fotos, aber was macht den Reiz aus und was macht man da so genau? Genau, ich denke mal allgemein gesagt, wie gesagt, ist es der Reiz, das Verlassen aufzuspüren, zu fotografieren, zu dokumentieren, das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen spannend auszuleuchten, dass die Bilder etwas interessanter wirken. Und für mich steckt ein großer Reiz dahinter, einen verlassenen Ort zu finden, wo man sich gut vorstellen kann, wie damals oder als es das Ganze noch ein Betrieb war, die Menschen dort gearbeitet haben, gelebt haben, gearbeitet haben, irgendwas hergestellt haben. Und immer auf der Suche nach dem spannendsten Ort, dem besten Zustand, das ist eigentlich das Ziel in der Sache. Das ist ja ein wichtiger Aspekt, dass es ein verlassener Ort sein sollte eigentlich, ne? Dass es also wirklich ein Ort ist, der ja schon vor längerer Zeit verlassen ist und den man eigentlich so wieder vorfindet, wie er verlassen worden genau, ist. Richtig. Einmal, klar, die Umgebung ein bisschen fotografieren, finden, wo ist was hinterlassen worden, aber generell sind so einen verlassenen Ort wieder zu finden. Also da, wo die Leiche eben liegen gelassen worden ist, genau. Die zu finden. Genau. Aber die hast du, wie man eben gesagt, hat es ja gar nicht gefunden bis zum jetzt. Glück, ne? Noch nicht. Über keine Leiche gestolpert. Das heißt, Urban Exploring, einfach nur erkunde deine Umgebung. Genau, das ist es, mit offenen Augen durch die Umgebung gehen, durch das Umland, Augen offen halten, nach verlassenen Orten, nach kleinen Hinweisen, wo vielleicht ein Bunker liegen könnte unter der Erde, unter dem Marktplatz, unter dem täglich tausende Menschen laufen. Das ist das, was den Reiz ausmacht. Das heißt, alles erkunden, was irgendwie so als Gebäude durchgeht, was verlassen ist, das ist gerade so Bunker. Bunkeranlagen, das ist ja auch so eine Sache. Also wenn ich einen Bunker finde, ich komme da gar nicht rein, weil die sind ja zu, die Dinger. Die sind ja auch um Gottes Willen Schilder dran und nicht rein hier und gefährlich und ihr dürft nicht und also das ist ja eigentlich so ein bisschen illegal, so, ne? Ach, ein bisschen. Aber die Bunker, die jetzt noch stehen, die überleben uns alle, da bin ich mir sicher. Ja, ne? Einsturzgefahr ist natürlich immer so, okay. Das Nonplusultra-Schild vorne am Eingang, um die Leute davon abzuhalten, sich selber in Gefahr zu bringen. Was du sagst, ist klar, oft ist es natürlich so, dass Bunker zugemauert sind, verschlossen sind, auch oft verfüllt sind, damit dort nichts passieren kann unter dem Marktplatz, damit da nichts absackt, wenn die Bausubstanz nicht mehr so gut ist. Zuerst nach Hauptbahnhof nicht absackt oder richtig, sowas. Genau, ne? Sowas. aber eigentlich gibt es doch immer, wenn man die Augen gut aufhält, ein paar Zugänge. Oft ist es manchmal sogar ein einfacher Gullideckel, der über eine oder in den Beton eingelassene Leiter den Zugang zum Bunker bildet. Also es ist manchmal auch, man muss ein bisschen suchen, so die Eingänge, ja, wo man hingeht. Definitiv. Also, aber das sind ja nicht nur Bunker, das sind ja auch, ich sage es mal, offenstehende Hotels mitten in der Innenstadt, die einfach nur geschlossen sind, 20 richtig. Jahre zu sind, vernagelt sind. So, und da machen Urban Explorer was? Geht rein. Genau, geht rein. Wir suchen uns den möglichst besten und einfachsten Zugang. Oft spielt wirklich eine Riesenportion Glück mit, dass wirklich vielleicht 80% zugenagelt und verbrettert sind und irgendwo im hintersten Eckchen ist doch was offen, was vielleicht jemand mal aufgemacht hat oder einfach vergessen worden ist, zuzumachen. Entschuldigung. Genau, wir gucken uns um, sichern das Ganze ein bisschen, dass wir wissen, wie ist der Zustand, dass wir uns nicht selber in Gefahr bringen und wenn das Bauchgefühl sagt, jo, dann geht's rein. Ist auch wichtig, ne? Man muss ja aufpassen, nicht hier so ein achtstöckiges Gebäude durch achte Decke zu fallen, genau, bis in den Keller. Ne? Genau, das richtig. Kann ja schon passieren bei so alten verlassenen Orten. Auf jeden Fall, schon mal, ne? Das kann passieren, bis jetzt ist es zum Glück nie passiert, aber man darf natürlich die Eigengefährdung nie außer Acht lassen, dass es schnell mal passieren kann, ein falscher Tritt und man landet wirklich mal eine Etage tiefer. Warum macht ihr das? Wenn ich das wüsste. Es ist Hobby, Frage. Ne? Es ist Hobby, Hobby, definitiv. Ja. Es hat damals angefangen in einer Gruppe von, ich glaube, wir waren 4, 5 Freunde, hat es angefangen in Köln, in einem sogenannten Gruselhaus, so ist es bekannt. Das ist ein altes Rittergut, was lange schon leer steht. Dort haben sich leider auf dem Dachboden auch schon 2 Menschen erhangen. Ja, dann ist es halt so dieser Gruselfaktor. Den hat man ein bisschen gesucht, auch ein bisschen gefunden. Okay. wobei es auch sehr viel Kopfsache ist. Wenn ich mal einbilde, da hinten hängt was, dann hängt da was. Das ist so. Wenn man Geräusch hört, dann sind da auch Leute. Genau, ne? Richtig. So ist es. Die Nacht, die hat dann auch ihren großen Teil zugetragen. Ja, wie gesagt, damit fing es an, eigentlich Wochenendvertreib war es. Aber nach und nach hat man gemerkt, es gibt viel mehr Orte, die noch verlassen sind. Viel interessantere Orte als ein Haus, wo nur die Grundmauern stehen. Ja, und dann hat sich irgendwann der Blick dafür geschärft, zu gucken, welche Fabriken sind verlassen, welche Krankenhäuser sind verlassen. Hat man gelernt zu recherchieren, wo gibt es was, wo findet man was. Genau, das ist eine spannende Sache. Wie kommt man an so Orte? Richtig. Ich sag mal, du hast ja eben gesagt, wir. Es gibt ja auch mehrere, die das machen. Du warst ja nicht alleine, generell, da kommen wir gleich noch zu. Aber das machen ja schon, ich habe ja ein bisschen recherchiert, sehr viele mittlerweile. Genau, es ist, ich will nicht sagen modern geworden, aber es ist populär geworden. Mhm. Vielen in der Szene, es ist ein Dorn im Auge. Gut, ich sag mal, es ist ein Hobby wie das andere auch, wir können es nicht für uns behalten. Aber gut, die Medien haben da sicherlich ein bisschen zu beigetragen, dass was populärer wird. Aber ich finde es auch nicht so schlimm. Solange die Leute aufpassen und den Ort so verlassen, wie sie ihn vorfinden und nicht kaputter machen, als er vielleicht ist, sollte mir auch recht egal sein eigentlich. Ja, das ist auch wichtig. Genau. Aber ein Verein ist es nicht, ne? Nein, das ist kein Verein. Es gibt durch Internetforen natürlich schon eine Gruppe oder eine Clique, die zusammenhält. Das sind dann auch gar nicht mehr so viele Leute, sondern sind so die Eingeschworenen, die sich gut auskennen, die viel kennen. Aber da auch sehr verschwiegen sind. Was Neulinge angeht, da wird man niemals direkt irgendwelche Adressen rausposaunt bekommen, weil das ist doch immer so ein bisschen das Heiligtum. Also es gibt sicherlich Adressen, die man von mir bekommen kann, von Orten, die in einem mittelmäßig beschlechten Zustand sind, wo man einfach sagt, okay, da schadet es nicht, wenn noch 20 Leute durchlaufen. Und euch ganz so gefährlich sind. Ne? Richtig, auch das. Und vielleicht ein alter Güterbahnhof oder so. Das ist jetzt nichts super Geheimes. Es gibt auch Orte, die in so einem so tollen Zustand sind, wo man einfach sagt, das wäre schade, wenn da Wanderlehrer, vielleicht Diebe, Kabeldiebe Einzug erhalten, wenn die dort sich mal umsehen. Deswegen hält man da ein bisschen den Daumen drauf auf seine Adressen. Und dann sieht man ja auch dann nicht mehr dann die wunderschönen Bilder, die er macht. Ich bin auf dich gestoßen, auch durch Facebook, weil wunderschöne Bilder natürlich von den verlassenen Orten. Danke. Also die verlassenen Orte, also die verlassenen Orte, so als Name bei Facebook zum Beispiel, das ist die Facebook-Seite, genau. Da werden ja Bilder gezeigt von Orten, die ja schon vor ein oder vor 30 Jahren oder 50 Jahren aufgegeben worden sind und wo Bäume aus dem Boden wachsen, wo hier die halbe Decke runterfällt, wenn man das schöne Szene setzt, ist das ja richtig Kunst, was da rauskommt. Das würde ich es teilweise schon bezeichnen. Weil es so untypisch ist. Ja, richtig. Es ist untypisch in einer alten Fabrik, wo seit 30 Jahren keiner mehr war, der dort gearbeitet hat, wenn dann plötzlich wirklich Pflanzen aus dem Betonboden sprießen, die sich dann langsam ihr Gebiet zurückholen, wenn die Natur wieder Einzug erhält. Das ist das Untypische daran, richtig. Und das ist auch der Reiz. Ein Ort in einem guten Zustand zu finden, der möglichst lange verlassen ist, das ist der Reiz eigentlich. Und in einem Zustand, der noch vorzeigbar ist, der nicht vandaliert worden ist und wo nicht hier die Sprayer alles bunt gemacht haben schon. Das ist leider immer so ein bisschen das Problem. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen eigen, aber ich versuche die Orte möglichst schön abzulichten. Das heißt, ich suche mir meinen Bildausschnitt nicht gerade da, wo ein fettes Graffiti hängt, wobei Graffiti sind auch nochmal zwei Paar Schuhe. Es gibt sicherlich schöne, es gibt aber auch einfach sinnlose Sprayereien, nur für mich sinnlos. Genau, Graffiti und Schmierereien. Genau, richtig, genau. Und da versuche ich möglichst das Ganze etwas clean zu halten. Ohne großen Verfall drauf, ohne großen Vandalismus. Das möglichst sauber halt abzulichten. Also das heißt nicht, dass es verfälscht wird, aber nicht unbedingt den Verfall den Vandalismus drauf zu haben, weil es einfach nicht dahin gehört. Okay. Und du sagst es ja, der Austausch von Orten, das ist ja schwierig, ne? Der Austausch von Orten, weil wenn jemand direkt zu euch kommt und sagt, hey, ich will immer mal die 50 tollsten Bunker aus NRW jetzt mal alleine besuchen wollen, würde ich die Adresse rausgeben und so? Nein, das wird, glaube ich, niemals passieren. Ich denke, da wird es keinen Urban Explorer geben, der das tun wird, weil zum einen ist natürlich die Eigengefährdung für unerfahrene Leute da, die nicht die richtige Ausrüstung haben, die nicht die Erfahrung haben, und zum anderen ist ja immer das Problem, wir wissen ja nie, an wen wir es weitergeben. Wenn der es noch 3 Leuten gibt, dann geben die es noch 5 Leuten und dann ist es ganz schnell sehr bekannt. Würde das mit allen Locations passieren, so wie wir sie nennen, würde es nicht mehr lange dauern, bis der Zustand unfassbar schlecht ist. Dann wären die schnell nicht mehr vorzeigbar und dann hätte man wirklich nur noch Müll da rum in der Gegend rumstehen. Wir fühlen uns natürlich auch mal den vielleicht Besitzern, wenn es sie noch gibt, ein bisschen verpflichtet, dass der Ort nicht zu bekannt wird, damit die nicht große Probleme haben. Genau, die Besitzer. Wie finden die das denn überhaupt, dass man sowas haben? Besitzer, hast du schon Begegnungen mit Besitzern gemacht vor Ort? Oder? Eigentlich noch nicht mal so wirklich. Klar, es kommt mal vor, dass ein Sicherheitsdienst irgendwo beschäftigt ist, sagt, finden wir nicht so dolle, aber negative, also wirklich negative Begegnungen haben wir noch nie. Es kommt auch mal vor, dass in Belgien die Militärpolizei schon mal gesagt hat, bitte Bilder löschen, ist ein Sperrgebiet, aber alles auf freundlichem Niveau. Einen richtig Ärger gab es bis jetzt noch nie, aber man darf natürlich auch nie vergessen, sobald man ein Grundstück unbefugt betritt und wenn es nur über den Zaun hüpfen ist, ist es ein Hausfriedensbruch. Macht man sogar was kaputt, aber verschafft sich gewaltvollen Zugang, was wir nicht tun, ganz klare Sache, dann ist sogar Einbruch. Genau. Und wir wollen natürlich auch niemanden animieren. Sachbeschädigung, das will man ja nicht. Richtig, aber das kommt bei uns definitiv nicht vor, weil dann das würde in den Rahmen sprengen. Und wir haben ja auch mit der Öffentlichkeit zu tun. Wir haben mittlerweile 58.000 Likes auf Facebook. Ja, das ist unglaublich. Würden wir öffentlich Bilder reinsetzen von einem Ort, der gewaltsam oder sehr mutwillig geöffnet worden ist, dann fällt es ja sehr schnell auf uns zurück. Richtig, man kann ja teilweise nachverfolgen, wer das ist. Und deswegen ist das ja auch immer so ein Thema, was so im Dunkeln bleibt. Ne? Was wir jetzt versuchen, ein bisschen auch mit diesem Podcast mal ein bisschen nach vorne zu holen, ins Helle zu rücken. Deswegen haben wir heute auch bei hellen Sonnenschein mal den Podcast gewählt. Also klar, da hat es auch ein kleines Geschmäckle mit dabei natürlich. Hey, das ist ein Einbrecher, was wollen die hier? Die wollen doch nicht nur Fotos machen, die wollen doch bestimmt irgendwas anderes. Das ist auch dann, wenn bestimmt die Reaktion von Leuten, von Besitzern, die man vielleicht anschreibt, sagt, hör mal, ihr seid der Besitzer von dieser wunderschönen Stadthalle, die vor 20 Jahren geschlossen worden ist, können wir da nicht mal rein ein paar schöne Fotos machen? Da denken die sich doch bestimmt auch, was will denn der genau, jetzt? Warum sollten wir das tun, denken nicht die meisten. Die meisten werden denken, wir bekommen nur Probleme dadurch. Das heißt, sei es eine Haftung, wenn was passiert, sei ist das Bekanntwerden des Ortes zu Leuten, die es noch nicht kennen. Das heißt, meistens haben wir gemerkt, dass die offizielle Anfrage nicht zum Erfolg führt. Ich selber müsste wahrscheinlich sagen, ich würde es auch nicht genehmigen, wenn ich ehrlich bin. Wenn man ehrlich ist, ich auch nicht, das ist richtig. Wahrscheinlich nicht, weil deswegen, Mut zur Lücke. Ja, selbst wenn wir nur reingehen und wirklich nur Fotos machen, dann kommt der Nächste, der es durch unsere Fotos gefunden hat und macht nicht nur Fotos. Das ist es. Und da kommen die Obdachlosen und finden einen trockenen Platz. Auch sowas, genau. Genau, das kommt ja auch noch hin. Oder da kommen die viel geliebten Schrottis? Genau, Schrottis, Kabeldiebe, wie wir sie liebevoll nennen, die dann auch wirklich manchmal sehr rabiat sind und für ein kleines, normales Stromkabel eine ganze Wand aufstemmen mit Meißel und Hammer, wo ich nie verstanden habe, wie schaffen die das unentdeckt zu bleiben, weil Kabeldiebstahl, Schrottdiebstahl ist ja nicht mal eben eine Ordnungswidrigkeit, sondern da gibt's richtig böse Strafe. Ja, richtig heftig, aber genau. So Leuten bist du noch nie direkt begegnet und mit einem Messer davor oder so? Nee, zum Glück noch nie begegnet. Vielleicht mal einem Obdachlosen begegnet, aber solange der sich nicht angegriffen fühlt, gibt es auch da keine Probleme. Man muss natürlich aber auch sagen, dass wir vorsorgen. Also ein Pfefferspray und vielleicht auch mal ein Messer ist am Mann, weil wenn es passiert, dann will ich gerüstet sein. Meine Kamera, die gebe ich nicht her. Ja, richtig. Macht ja schöne Bilder. Muss ja nicht sein. Richtig. Genau. Dann kommen wir zur Kamera-Equipment. Genau. Was nimmt das ein Urban Explorer denn so mit? Im Grunde, ihr müsst ja irgendwo mal, ich habe die Bilder ja gesehen, ihr teilweise durch kleine Fenster durchklettern, 8 Meter ein Fallrohr runterfallen lassen. Röhren, was auch immer. Da passt ja nicht viel mit, was man mitnehmen richtig, kann. Ne? Richtig, genau. Es ist auch gar nicht so wahnsinnig viel. Und ganz vorweg sage ich, es muss auch nicht teuer sein. Mhm. Ich benutze eine Canon EOS 600D, die kostet momentan bei einschlägigen Märkten, ich glaube, um die 500 Euro. Ist auch jeden Cent wert, ich liebe diese Kamera, man könnte mir eine deutlich teure schenken, ich würde sie gar nicht haben wollen. Denn das Risiko ist auch mal da, man kann das Thema versenken. Im Wasser, im Staub, richtig, im kaputt, Sand. Kaputt gehen. Richtig, genau, die Gefahr ist groß. Ich habe mittlerweile mein drittes Stativ. Heißt nicht, dass ich, dass ich damit schlecht umgehe, nein, einfach ist die Sachen müssen schon was aushalten, das ist ganz klar. Was wir dabei haben, es ist eine Kameratasche mit der Kamera, einem normalen 18 bis 55 mm Standardobjektiv. Da benutze ich da bin ich sehr abgespeckt oder sehr minimalistisch. Dann gibt es noch ein Zoom-Objektiv mit 300 mm Brennweite, wo man schon mal an etwas weitere entfernte Orte gut rankommt. Ich benutze immer noch 4 kleine LED-Spots, die gibt es im Baumarkt für sage und schreibe 3,95 Euro mit Magnet und Haken, die mit Batteriebetrieben das Ganze dann nochmal ein bisschen spannender ausleuchten können. Das heißt, indirekt meistens Bunkergänge oder letztens hatte ich ein Parkhaus, was als Bunker mal genutzt worden ist, da haben wir dann die einzelnen Säulen ausgeleuchtet. Das gibt nur noch einen ganz netten Effekt. Das heißt, sowas leuchtest du dann mit diesen Batterieleuchten aus? Genau, mit diesen LED-Lichtern aus. Ganz wichtiger Teil Nebenkamera sind Taschenlampen. Dort nutze ich von LED-Lenser, das ist eine Firma aus Solingen, hier aus dem Umkreis. Seit vielen Jahren, weil die unglaublich robust sind, eine gute Lichtleistung haben, von der Batterielebensdauer super sind. Da haben wir jetzt die neuen Produkte gezeigt bekommen und benutzen wir auch. Bin ich super zufrieden mit. Weil die müssen ja was aushalten. Richtig, definitiv. Das ist das Wichtigste. Wenn wir irgendwo in einem Bunker stehen und teilweise die auch von großer Größe sind, bis zu 7 Kilometer gibt es eine Bunkeranlage, also 7 Kilometer Länge, das ist schon ordentlich. Wenn wir da plötzlich am Ende ohne Licht stehen, haben wir ein mehr als unangenehmes Problem. Oder wie du im NDR-Bericht gesagt hast, ja, wenn die Tür mal zufällt, wäre schön, wenn man mal länger Licht hätte. Genau, ne? Richtig. Das kann immer passieren, dass vielleicht der Zugang, wie man ihn gewählt hat, nicht mehr der gleiche Rückweg ist. Auto parkt auf dem Deckel, wo man eingestiegen ist. Oder jemand verschließt die Bunkertür und es ist nicht mehr zu öffnen, weil sie einfach vielleicht verrostet ist. Das kann wirklich auch passieren. Dann warten wir lieber mit Licht als ohne. Verständlich. Bis uns eingefallen ist, wie wir da rauskommen. Weil Empfang gibt es auch noch nicht. Richtig, also nächstes Equipment auch Handy natürlich mit, ja. Auch wenn es nicht immer viel bringt, ne, wenn man in den Bunkern unterwegs ist vielleicht. Ne? Nee, richtig, Handy ist so eine nette Sache, weil man sicherlich sich mal verständigen kann. Aber wenn es in unterirdische Anlagen geht oder die mit einem größeren Risiko behaftet sind, dann ist es sicherlich immer ratsam, jemand zu sagen, wo man ist. Ob es die Mutter ist, ob es der beste Freund ist, der Vater, der Opa, Hauptsache jemand weiß, wo man ist. Und da reicht vielleicht auch nicht nur ungefähr, ja, ich bin in der großen Straße in Osnabrück in dem Bunker. Nee, am besten eine Koordinate oder eine genaue Beschreibung. Okay. Klar, öffentliche Behörden werden sicherlich wissen, was gemeint ist oder wo es ist, wenn es mal wirklich dazu kommt. Für den Ernstfall sage ich mal, aber je genauer, desto besser. Okay, also wir haben eine Kamera, wir haben Lichter zum Ausleuchten, Handy natürlich für die Verständigung. Genau, Kamerastativ. Stativ, genau. Wobei ich die Sachen auch nicht großartig verpackt benutze, sondern wie gesagt, nur die Kameratasche, Stativ auf der anderen Seite über die Schulter, Handschuhe. Genau. Handschuhe. Sicherheitsschuhe, genau. Ganz wichtig, Stahlkappe, Stahlsohle, ja. Weil immer mal passieren kann, dass man irgendwo reintritt. In Nägel treten, Glas, genau, und Scherben. Glas, ja. Richtig großer Punkt. Wasserdicht sollten es sein, habe ich gesehen auf einem Bild. Auf jeden Fall. Gummistiefelänge auch immer im Auto, man weiß nie, wo man drinsteckt. Ja. Letztens hatten wir einen Bunker vollkommen voll mit gelbem, braunen, grauen Schlamm bis zu den Knöcheln wirklich drin. Da müssen wir durch. Wollt ihr was sehen, ne? Genau, richtig. Ja, und am Ende hat sich dann doch gelohnt, dann, wenn man diese Schlucht überwunden hat, dann ist man doch richtig in den Bunker reingekommen. Deswegen, wir versuchen möglichst für alles gerüstet zu sein. Im Auto ist auch immer mal ein Klettergurt, man weiß nie, wofür man brauchen kann. Ich sag mal, lieber mehr dabei, aber zu wenig. Wo man sich abseilen muss in so einen Tiefgaragen-Outplatz oder so. Genau, okay. Ja, das hört sich ja schon übersichtlich an, was man so mit an Equipment. Wie gesagt, das ist nicht viel, das sind auch wirklich keine teuren Sachen. Ich denke mal, da kann jeder, der vielleicht ein bisschen was zurücklegt, schon kameratechnisch was machen. Und ob es jetzt Bunker sind oder ob es der Baum draußen ist, man muss nicht viel ausgeben, um ein schönes Foto zu erzeugen. Aber du hast eben auch eben gesagt, öfters ist dir schon mal gefallen? Ja, wir, ne? Also das macht man ja nicht allein. Richtig, also Ding, ich bin gerne allein unterwegs, weil ich auch gerne mal die Ruhe habe nach einem stressigen Tag, einfach mal die Ruhe in den Bunker zum Abschalten, in Ruhe meine Fotos machen. Und ob ich da 2 Stunden brauche oder 5 Stunden, ist dann auch pupsegal. Aber oft bin ich mit meiner Kollegin, das ist die Imke, gemeinsam unterwegs, die mit mir zusammen die Seite auch betreibt, weil langsam der Rahmen der Seite doch etwas größer geworden ist. Ich schaffe es alleine nicht mehr, das Ganze zu unterhalten. Deswegen arbeitet sie mit mir zusammen daran. Wir sind schon länger unterwegs zusammen und in vielen Sachen ist es einfach ratsam. Weil 4 Augen sehen auch definitiv schon mal mehr als 2. Das ist oft so, dass man einfach vielleicht Details übersieht und sie kommt dann zu mir und sagt, hast du die ganzen Glasflaschen auf dem Boden gesehen? Ich sage, nee, wo sind die denn? Ja, dann geht man nochmal gucken. Genau. Okay. Das ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Aber natürlich auch so Sicherheit ein bisschen, ne? Wenn einem was passiert oder sowas, dann ist wenigstens noch ein zweiter dabei. Richtig. Es gibt ja auch Orte, die man vielleicht mal nachts besucht, weil es für das Foto besser ist oder zum Erkunden einfach mal nachts. Da ist es zu zweit einfach etwas angenehmer auch. Oder lange Autofahren sind alleine auch. Genau, ich fahre eine weite Strecke ab, habe ich ja verfolgt. Ne? Das ist ja schon. Wir kommen aus der Mitte des Ruhrgebiets, in der Nähe von Düsseldorf. Wir haben geografisch schon mal günstig gelegen. Auf jeden Fall, weil wir gerade sagen, wir haben das Ruhrgebiet vor uns. Das ist eine super Sache. Hier gibt es unglaublich viel, ob es Essen, Duisburg, Wuppertal. Das ist einfach ein super Raum, wo es viele Bunkeranlagen gibt, viele Industrieanlagen, weil es halt ja auch Industriestädte sind. Ja. Nichtsdestotrotz geht es ab und zu auch mal in die andere Richtung. Dann in den Westen, Richtung Belgien, Richtung Niederlande. An der deutsch-holländischen Grenze haben wir einige militärische Dinge. Das ist ganz nett. Da bin ich ein großer Fan von. Aber auch genauso in den Osten, Richtung Leipzig, Halle war ich letztens im September eine ganze Woche. Da gibt es unglaublich viele Orte, die auch ganz anders aufgestellt sind als hier in der Gegend. Das heißt, verlassene Häuser, die wirklich nicht gesichert sind, wo man einfach reinmarschieren kann. Teilweise Straßen, wo 80% der Straße verlassen sind, wo die Häuser runtergekommen sind, alt, nicht mehr genutzt, aus welchen Gründen auch immer. Viele Fabriken, das ist eine ganz andere Region da. Also auch ganze Städte, Dörfer, die verlassen sind. Gibt es auch, gibt es sogar hier. Also, Tagebau habe ich gesehen. Genau, bestes Beispiel, Tagebaugebiet ist auch kein Geheimnis, das ist das Tagebaugebiet Garzweiler nennt es sich, in dem Bereich Inden. Pier, dort gibt es welche, es gibt aber auch genauso noch etwas weiter. Die Orte Immerath, Borschemich, wobei der mittlerweile weg ist. Genau, die kann man ruhig nennen, weil die sind entweder schon weg oder bald weg. Richtig, ne? Dort wohnen noch vereinzelt ein paar Menschen, aber das wird über kurz oder lang auch nicht mehr der Fall sein. Die Orte sind zu, ich schätze mal, 70-80% verlassen und dann auch mit allem, was dazugehört. Ob es der Friedhof ist, ob es das Krankenhaus ist, die Kirche oder Schule. alles umgesiedelt, alles verlassen. Für mich ein Spielplatz, für andere leider traurige Wahrheit. Ja, das muss man ja auch sehen. Ne? Das hat ja manchmal auch einen Grund, wieso Orte verlassen worden sind. Ja. Nicht nur Firmenaufgabe, vielleicht auch irgendwelche Gründe, weil man da nicht mehr arbeiten kann oder vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr sein kann. Weil das spielt ja natürlich auch eine Rolle, muss man ja auch aufpassen. Ne? Wenn ich so Bilder sehe mit so richtig grünen Schimmelpilzen, die von überall her wachsen. Oder das ist so eine Sache, wo ich sage, ui, da möchte ich jetzt mal nicht tief einatmen jetzt. Ja. Ne? Richtig, es gibt einige Schulen, da kann ich mich noch dran erinnern, wegen PCB-Belastung, also ich glaube ein Silikonabdichtmittel, wenn ich mich nicht ganz irre, für Fenster, wo die Belastung zu hoch ist, die dann wirklich frisch verlassen sind, wo echt der Strom noch läuft, wo die Notausgangsschilder noch flackern. Das sind wirklich so ganz unreale Orte, wo man einfach denkt, jetzt gleich klingelt es aus den Klassentüren, kommen die Kinder raus, rennen in die Pause. Das ist manchmal dann schon merkwürdig, mitten in der Stadt, wo man dann auch einfach denkt, was das für ein Wert ist, dieses Baugrundstück oder dieser Verlust, wenn die Schule nicht mehr genutzt werden kann. Das ist oft schon, ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen traurig, aber schon, es gibt einem schon zu denken und das bekommen wir auch viel Resonanz auf der Seite, wo Leute sich da sogar drüber aufregen und Diskussionen starten, weil einfach vielleicht auch mit dieser Steuergeldverschwendung, wie viele es dann direkt pauschalisieren, die Leute ein bisschen so den Hals kriegen. Genau, wenn man vielleicht bedenken muss, dass ein Abriss vielleicht teurer ist, als das so stehen zu lassen. Richtig. Bei den Entsorgen von und natürlich so. Genau, das ist eine ganz zwiespältige Sache. Oft wird gesagt, der Abriss ist teurer, als es stehen zu lassen. Dann lässt man es stehen, sichert es aber nicht. Ein Sicherheitsdienst 24 Stunden zu beauftragen, ist natürlich genauso immens von den Kosten. Das Ganze kann man natürlich zumachen mit Metall, Holz, was auch immer, die Fenster zu machen, das hält man nicht auf Dauer. Nee, entweder macht der Obdachlose sich dann da was auf, weil er ein kuscheliges Nest sucht oder halt Gabeldiebe oder sicherlich gibt es auch einige, ich nenne sie mal einfach schwarze Schafe in der Szene wie wir, die dann dort mal sich etwas gewaltsam den Zugang verschaffen. Aber das ziehen wir uns natürlich ganz klar von, natürlich nicht weil, sein. Ne? Ja. Dafür sind wir zu öffentlich, leider. Eben, und das fällt ja auch dann wieder auf Szene zurück, natürlich. Ne? Heißt wie ach ja, die eben, wieder. Das ist ja auch das, womit wir ein bisschen aufräumen wollen, dass wir nichts kaputt machen und auch wirklich nichts mitnehmen. Ich kann wirklich meine Hand ins Feuer legen und sagen, ich habe noch nie etwas mitgenommen aus dem Ort. Das ist mir auch ganz wichtig. Das heißt also, der Radius, wo man sowas findet, der ist enorm groß. Also, ja, man findet überall so verlassene Orte, richtig, natürlich. Richtig, und, wie ich verfolgt habe, Belgien, Holland fahrt ihr ja auch rüber. So. Das ist eine wunderbare Ecke, Belgien, weil das ist eine Tour gemacht von genau 909,9 Kilometern, ganz witzige Sache schon. Weil man einfach irgendwann sagt, okay, jetzt haben wir genug gesammelt. Ich habe die ganzen Orte auf einer Google Earth-Datei markiert mit kleinen grünen Stecknadeln, direkt mit Adresse versehen und irgendwelchen Hintergrundinfos. Dort kann man dann wirklich ganz super und sauber eine Route planen, dass man am effizientesten und günstigsten dorthin kommt und auch wieder zurückkommt. Und das ist natürlich schon einiges. Das ist auch einiges an Spritgeld. Ich meine, momentan geht es ja so halbwegs von den Spritpreisen, aber trotzdem ist es einiges, was da an Geld reinfließt. Teures Hobby, ja. Ja, muss man leider sagen. Und es ist wirklich momentan ein Hobby. Noch zahlen wir drauf. Ich wäre froh, wenn wir irgendwann mal plus minus null landen können, vielleicht durch den Verkauf von Fotobüchern, Kalendern. Ich wollte gerade sagen, das kann man ja irgendwie, ja okay, das ist natürlich schwierig, einen Sponsor zu finden für sowas, weil der sagt, oh, so halblegale Sachen, schwierig, aber... Richtig, ist natürlich auch mal eine Sache, weil man bewegt sich immer noch auf Untergrund, der einem nicht gehört. Wir machen ja nun, klar kommt es auch vor, dass man Fotos von der Straße ausmacht, aber dabei bleibt es ja nun mal nicht. Ja, richtig. Und deswegen hast du schon recht, ist es ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall. Bis jetzt, toi, toi, toi, nie was passiert, nie Ärger bekommen. Ich hoffe, es bleibt so. Denn die Leute sollen, oder ich hoffe, dass alle Leute, die in der Richtung was zu sagen haben, liebe Staatsanwälte, liebe Polizisten, tut uns nichts Böses, wir wollen auch nichts Böses. Wir wollen nur spielen, ne? Genau, sagt man. Wir wollen nur spielen und nichts kaputt machen. Und ja, zum Thema kaputt machen, warum sollen die Orte geheim bleiben, haben wir schon kurz gesagt am Anfang, so ein bisschen natürlich aus Gründen, ja, dass keiner irgendwo hier missbaut oder sich da verletzt. Mhm. Aber natürlich auch wichtig, Vandalismus, dass nicht irgendwelche Muggels das finden und sagen, hey, super, wir wollen das mal zerstören. Du hast es ja eindrucksvoll auf deiner Facebook-Seite hier auch ja, dokumentiert, dieses Schwimmbad, was ihr da mal gefunden habt. Das sah die ersten Bilder noch wirklich schön aus. Es war nicht allzu kaputt, das war verlassen. Ein paar Sprayer, aber ich glaube, du warst ein Jahr später, glaube ich, dann nochmal da. Ich oder war so. Mehrmals da. Ich kenne den Verfall oder den zunehmenden Verfall, aber der nicht wirklich nicht natürlicherweise ist, sondern einfach mutwillig und aus Langeweile, was weiß ich. Klavier ins Becken geschmissen. Richtig, das ist und einfach sowas. Ein ganz, ganz negatives Beispiel. In diesem Schwimmbad, in diesem Hallenbad gab es oben eine Tanzschule. Da hat man wirklich aus dem dritten Stock durch eine Glasscheibe einen Konzertflügel geschmissen in das Hallenbecken. kann man mal auf sich wirken lassen. Sinnezerstörungsfurcht. Ja, richtig. Und riesige Glasscheiben kaputt gemacht, außen wie innen. Sprungbett rausgerissen, Umkleideräume oder Umkleidespinde umgeschmissen. Das ist einfach brutale Zerstörungswut. Und das ist einfach eine Geschichte, dass da gibt es einfach viele Orte, wo ich mir ganz klar sage, ich möchte niemals, dass das dort passiert. Das wäre zu schade. Darum hält man die so ein bisschen geheim und in der Szene so als Nugget gehandelt. So, genau, so. Man tauscht sich aus, aber man achtet darauf, wie man das gibt. Ne? Genau, auf den Punkt gemacht. Ja. Genau, ja. Viele empfinden das vielleicht ein bisschen, ja, man mag vielleicht sogar arrogant sagen, wenn wir sagen, nö, den Ort gibt's nicht oder den Standort gibt's ja nicht. Aber auf meiner Seite ist eine ganz klare Regelung, nur gucken, nicht anfassen. Genau, hat schon seinen Grund. Sicherlich, ja. Wenn einer einen triftigen Grund nennt, sei es vielleicht eine Filmaufnahme oder man sich wirklich mit einem gut versteht oder sogar persönlich kennt, kann man sicherlich über alles mal reden. Ne? Dann wird sicherlich nicht alle Leckerchen geben, aber es wird vielleicht mal einen oder anderen Ort geben, wo man sagen kann, okay, da kannst du mal gucken gehen, mal gucken, wie es an so einem verlassenen Ort ist. Aber wir wollen auf keinen Fall damit ja, ich sag mal, das Ganze in den Mainstream bringen. Das wollen wir auch nicht. Ja. Es geht einfach darum, dass wir die Leute mit den Bildern glücklich machen. Wir haben ganz viele Leute, die sehr positiv schreiben, die oft schreiben, wenn wir abends nach Hause kommen, freuen wir uns schon auf deine Bilder. Wir haben sehr, sehr viele Nachrichten. Und man muss einfach sagen, es sind 90% durchaus positive. Also, das ist ja auch Arbeit. Das Abarbeiten hier, die ganzen Facebook-Nachrichten, richtig, das ist ja, ja schon enorme Arbeit, ne? Wenn man sieht, was genau, da Kommentare reinkommen, genau. Und wir bekommen viele Nachrichten. Ja. Wir schaffen es kaum, obwohl wir schon zu zweit dran arbeiten, wie gesagt, die Imke und ich, wir schaffen es kaum unter 600 unbeantwortete Nachrichten. Weil auf jede Antwort, die wir schreiben, kommen nochmal zwei Antworten zurück. Richtig. Wir machen es gerne, definitiv, ja. Aber es ist schon fast ein Fulltime-Job. Ja. Und das andere Thema ist, man muss, sobald man einen Ort gepostet hat, sobald wir ihn mit Bildern und Beschreibungen gepostet haben, aufpassen, dass nicht irgendjemand den Ort reinsetzt. Genau, da das ist die Arbeit ja auch noch. Man genau. muss jeden Post nachlesen. Genau, ne? jedes Bild müssen wir ab und zu nochmal durchgucken, alle paar Minuten, ob nicht jemand den Ort reingesetzt hat, weil es gibt einfach Menschen, die sich ganz, ganz wichtig tun wollen und sagen, ich weiß, wo es ist, das sage ich jetzt allen 58.000 anderen. Genau. Ja, leider haben wir jetzt klipp und klar die Regelung getroffen, Kommentar gelöscht und Nutzer auch gesperrt. Wir kommen nicht mehr hinterher, es geht nicht. Und wir wollen einfach nicht einen Stempel aufgedrückt bekommen. A, in der Szene, dort gibt es überall die Locations. Und B, wollen wir uns einfach nicht unbeliebt machen nach dem Motto, da gibt es überall die Adressen. Da diese Seite ist der Auslöser, dass jetzt alle Locations überrannt werden. Das heißt, hat schon seinen Grund, wieso man das eigentlich so ein bisschen im Versteckten hält, genau. So die ganze Szene. Aber ganz verstecken sollte man sich ja nicht. Man muss so ein bisschen vielleicht ein bisschen sich Anreiz holen. Wieso mache ich das Hobby? Ja, und die ganzen Leute wollen Bilder sehen. Ne? Das heißt, so als Anreiz. Richtig, genau. Und man muss ja natürlich auch fairerweise sagen, die Seite ist ja nie so konzipiert worden, dass sie so groß wird. Das muss man vielleicht auch mal an bei erwähnen. Es fing damit an, dass ich in Internetforen viel aktiv war und dann Freunde einfach gesagt haben, Mensch, du machst ganz nette Bilder, fang doch mal so eine Facebook-Seite an. Ich habe immer gesagt, die löschen nach einer Woche liked kein Mensch. Ja, Pustekuchen. Ergebnis sehen von wegen, mal. Ne? Genau, richtig. Und mittlerweile hat es doch, ich denke mal, schon recht professionellen Rahmen angenommen. Ich denke mal, dass wir vielen Menschen damit was Gutes tun, sie sich über die Bilder freuen und so machen wir es gerne weiter, solange es keiner Stein in den Weg geht. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte was Spannendes gefunden zur Diskussion. Ich hatte was Spannendes bei meiner Vorbereitung zu unserem Podcast, habe ich was gefunden. Ich mache mal einen kurzen Einspieler. Gucken, ob meine Technik das soweit hergibt hier, tonmäßig hier, damit alle mal hören, was ich. Also leider könnt ihr nur hören, liebe Podcast-Zuhörer. Es gibt einen kleinen Kinotrailer zu einem Film, der nennt sich Urban Explorer. Dieser Film, der ist schon. Also, natürlich, ja, die Stimmung kommt natürlich direkt wieder. Man zeigt eine gefesselte Person im Keller, dunkel. Berlin Underground. We're gonna be walking in places where people haven't been for the last 50 years. Maybe for our good reason. Urban exploration. Illegal trespassing and examination of urban areas or industrial facilities. Hitler was obsessed with conquering space as well as Earth. Some say they're still down here, roaming the caverns and tunnels. It's light. Also im Großen und Ganzen zeigt der Film ja so ein paar, ja so ein bisschen von dem, was du ja erzählt hast. Ne? Man geht in verlassene Räume, also den Film, jetzt geht es, es ist ein Horrorfilm. Ne? Also der wird genau. Unter Horrorfilm geführt. Ich denke, ja. Und der zeigt hier dunkle, verlassene Gänge und Leute, die hier durch die 15 Meter runterfallen und da sterben unter Geister und Hitler unter Berlin. Das macht natürlich einen Reiz auch so viele, ne? So das Verbotene. Klar, sicher, wie gesagt, in dem Film geht es darum, dass eine Gruppe Jugendliche mit einem Führer, Führer ist schon fast das Wortspiel, den Führungsbunker in Berlin erkundet, den alten, und dann dort auf einen Menschen trifft, der dort wohnt, oder man kann schon fast Höhlenbewohner sagen, der dort dann die Menschen fesselt und das Ziel hat, diese umzubringen, so habe ich es in Erinnerung, als ich den Film gesehen habe. Entspricht natürlich nicht ganz dem der Szene, aber ich denke mal, das ist ähnlich wie bei Alarm für Cobra 11. Da wird auch viel vermittelt, der Beruf des Autobahnpolizisten denkt, ihn so mit Feuer und genau, mit Feuer und Schießereien zu tun. Das wird natürlich alles ein bisschen aufgepusht, ein bisschen spannender gemacht, als es in Wirklichkeit ist. Natürlich haben auch wir oft den Nervenkitzel und weil wir einfach nicht wissen, was ist hinter der nächsten Tür, was ist hinter dem nächsten Gang, was erwartet uns da, welche unterirdische Welt, so kann man es ja fast manchmal beschreiben. Das in einer Art trifft das sicherlich zu, dass es etwas Spannendes ist und wir auch versuchen mit unseren Bildern das den Menschen so rüberzubringen. Es geht jetzt vielleicht nicht unbedingt um den Gruselfaktor, aber überall da, wo wir es als spannend oder besonders empfinden, versuchen wir es auch genauso rüberzubringen. Ist ja schon ein Nervenkitzel, den man dann so ein bisschen dann auch hat dabei. Ne? Der geht leider ein bisschen verloren, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Am Anfang war das schon extrem, da sind wir dann auch mit wirklich mehreren Leuten zu dritt und zu viert am Wochenende los, weil man einfach ich will nicht sagen, ein bisschen schissig war, aber doch schon großen Respekt hatte davor, weil man einfach sich selber auch mal ein bisschen angestachelt hat. Hey, da habe ich was gehört und lief da nicht gerade einer. Das war noch so ein bisschen auf der Spaßschiene. Aber wenn man das Ganze dann ein bisschen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, professioneller macht, weil man die Seite damit füttern will, dann bleibt man natürlich etwas mehr auf dem Boden, konzentriert sich auf seine Arbeit und guckt, dass man nicht das Kopfkino weilt. Das kann man sich schwer vorstellen. Also wenn man so in so einer 30 Jahre verlassene Nervenheilanstalt, dritte Untergeschoss, dunkel, man sieht hier so Kopfkino, ne? So, was ist hier passiert? Wie viele Leute sind hier, kennt man aus Kinofilmen, wie viele Leute sind hier von den wahnsinnigen Doktoren umgebracht worden, richtig, die richtig geistern klar. Da alle noch rum. Also, das kriegt man aus nicht ganz raus. Deine Annahme ist ja vollkommen richtig und so ist es ja auch. Man muss auch klar sagen, ich will die Bilder nicht verändern oder künstlich zu sehr bearbeiten, aber wenn wir so einen Ort haben, wie du gerade gesagt hast, Nervenheilanstalt oder Psychiatrieanlage, da zieht man das natürlich etwas anders auf als bei wunderschönem, klaren Wetter, die fröhliche Pusteblume. Genau, richtig. Es passt ein anderes Bild. Es passt auch nicht, richtig. Ein anderes Bild. Genau, und natürlich fängt man an, so ein bisschen zu denken, was ist hier damals passiert? Das ist ja das, was ich eingangs erwähnt hatte. Genau. Für mich ist es immer ein bisschen das Ziel, den Ort zu finden, wo man sich in die Mitte stellt und sagt, was ist hier damals um mich rum passiert? Es gibt ein Militärkrankenhaus auf britischem Grund, also nicht in Großbritannien, sondern hier in Deutschland auf britischem Militärgrund, wo wirklich der OP-Saal noch in einem so super Zustand ist, wo man da drin steht und denkt, Mensch, hier ist um das Leben von Menschen gekämpft worden, vielleicht haben wir es auch vergeblich, sind Menschen gestorben, vielleicht auch sogar welche geboren, wer weiß, was da alles passiert ist. Und das ist einfach ein ganz unnatürlicher Moment, weil man steht da, wo man eigentlich nicht hingehört, zum einen vielleicht, aber auch niemals hinkommen würde. Und das ist eine ganz, ganz große Faszination, dort dann zu stehen, diese Stille, oft auch den Geruch noch wahrzunehmen, das dann auf den Fotos festzuhalten und möglichst so rüberzubringen, dass alle anderen da genauso teilhaben dran können. Wo findet man die Bilder von dir überall? Man findet die Bilder auf der Facebook-Seite, die verlassenen Orte, wie erwähnt, darum geht es ja hauptsächlich. Es gibt noch einen Flickr-Stream, wo die Bilder in voller Größe und etwas besserer Qualität gezeigt werden. Das ist auf Flickr/die verlassenen Orte, alles zusammengeschrieben zu finden. Genau. Gerade aktuell so ganz, ganz vorne auf der Seite so ganz eindrucksvolle Fotos vom Bunkern mit den Toiletten hier zum Beispiel. Genau. Es gibt einen Bunker, wo in Reihe und Glied mehrere Kloschüsseln stehen. Das ist für mich auch einfach nur der Klobunker. Wahnsinnig witziger Moment, als ich dort reinkam. Ich kam um die Ecke, sah diese Armada von Klos im Scheinwerferlicht. Ich ging nochmal einen Schritt zurück, wieder rein. Die waren immer noch da. Das war einfach wirklich ein ganz surrealer Moment. Und ich muss ehrlich zugeben, währenddessen ich die Fotos gemacht habe, ich konnte mir das Lachen nicht verkneifen. Sieht echt witzig aus. Genau, und dann so als kleinen Gag haben wir jede Kloschüssel noch ein kleines Teelicht gesetzt, die das Ganze noch, wie ich finde, sogar ganz nett ausleuchtet. Ja, sieht toll aus. Aber das ist wirklich schon eine ganz witzige Sache. Ist auch mal ein schöner Kontrast zu dem sonst ja recht ernsten Thema, diese Bunkeranlagen, da haben Menschen damals Schutz gesucht, die sind bombardiert worden. Das waren, wenn sie in Benutzung waren, Räume voller Panik, kann man auch nicht anders sagen. Ja, also da kann man wirklich schon sehen, was sich so in Jahren verändert hat auch ja, da. Ne? Ja, ja, klar. Also allein die Natur holt sich ja ihren Platz wieder zurück. Auch irgendwie holt sie sich den wieder zurück. Da können die Bunkermauern noch so dick sein, aber trotzdem irgendwelche Legierungen im Stahl geben nach oder nur das Eisen kommt durch genau. die Betonwände wieder durch von außen. Genau, man sieht an vielen Stalaktiten, die von der Decke hängen, dann die ja, zusammenwachsen mit den am Boden entstehenden Gegenstücken zu Stalagnaten. Das sind ganz spannende Dinge. Die wirklich auf Meter lang sind. Da haben wir dann diese weißen Spaghettis, die von der Decke hängen, wie man es ganz einfach gesagt erklären kann. Ja, ja. Das ist auch spannend, so ein Ding, ja. wo ich einfach nicht möchte, dass da, ich nenne sie mal die bösen Jugendlichen durchrennen, nach drei Bier getrunken, ja. Da einmal durchfegen wie der Waldschrat und ja. die Dinger abreißen. Das wäre zu schade, weil Richtig. Das wäre wie die hier, genau. wie in den Höhlen oder sowas. Gut, die haben jetzt keine 1000 Jahre gebraucht, um mit 10 Zentimeter zu wachsen, aber es ist schon ein Kunstwerk. Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes eine Sache, wenn man das sieht, wenn man einfach weiß, Mensch, ich stehe an einem Ort, den nicht viele Menschen, seitdem er verlassen ist, gesehen haben und der in einem Zustand ist, der auf jeden Fall schützenswert ist. Ja. Und trotzdem bringt man es anhand der Bilder ja doch vielen Menschen. Sehr eindrucksvolle weiter. Bilder, also ich bin echt begeistert, angetan von den Bildern, also Flickr, die verlassenen Orte, das genau. ist wirklich... Genau, da kann man auch sehen, wie gefährlich das vielleicht auch sein kann, wenn man so gewisse Bilder sieht von Einsturzstellen, wo man sagt, oh, da mal lieber nicht hintreten, Augen offen halten. Richtig, ne? Genau. Das ist auch so ein Ziel von mir, auch mal aufzuklären. Deswegen gibt es immer mal ein paar Bilder, eine kleine Bilderserie von unterwegs, wie wir, ich sag mal so Backstage unterwegs sind, dass man den Leuten zeigt, es ist nicht einfach durch eine Tür gehen und da ist diese riesige verlassene Welt, sondern es ist oft ein bisschen schwieriger, das Ganze zu finden, zu begehen und auch wirklich mit einem Risiko immer noch behaftet. Es kann sein, dass man die ganze Zeit auf Stahldecke oder Betondecke läuft und plötzlich kommt die Holzdecke, man merkt es gar nicht und schon ist der Schuh verschwunden. Schon ist man eine Tasche tiefer, ne? Also es geht wirklich auch ein bisschen um die Aufklärung, dass man einfach auch den Leuten sagen will, Mensch, nur weil ihr jetzt hier bei mir einen Ort gefunden habt und vielleicht sogar herausgefunden habt, wo er ist, durch welche Wege auch immer, rennt nicht sofort los mit Turnschuhen und der Aldi-Taschenlampe, ohne etwas Böses zu wollen. Ja, aber im übertragenen Sinne ist ja auch so schon ein wichtiger Teil. Ist schon ein ernstes Hobby. Und, genau. Jetzt fängst du ja an, zum Beispiel auch ein paar Bilder von dir zu posten, genau, so langsam. Mal wieder. So at work, ne? So wie, was mache ich so eigentlich? Du zwängst dich gerade bei dem Bild durch ein Fenster raus oder rein? Raus, in dem raus. Fall. Okay, genau. Raus. Es könnte auch genauso rein sein, hast du recht. Ja, das Bild ist relativ Frage, ne? aktuell jetzt zu finden auf der Seite. Nur ein bisschen runterscrollen muss man, um es zu finden. Ist in einer Zeche in Belgien, die wird die Tage jetzt noch geben in naher Zukunft, wo wir dann das Zechengebäude außen besucht haben und dann durch dieses Fenster in den unterirdischen Zechenbereich kommen, wo wir noch was Spannendes gefunden haben. Aber ich verrate nicht zu viel. Genau, nicht zu viel verraten. Ihr sollt euch ja noch freuen auf die Bilder, die da kommen. Also das ist wirklich spannend. Da hast du auch ein Bild wieder gepostet, genau wie du was arrangierst. Also genau, es gibt immer ab und zu mal so ein kleines Rätselraten, wo ich dann ein Bild von mir als Person drauf poste, wo dann die Liker sich auch oder rätseln können, wo ist dieses Bild entstanden. Das kommt mal so gut an, finde ich ganz witzig. Oder die Quizfrage, warum bitte einen Schneebesen? Genau, da bin ich dann abends fröhlich mit meinem neuen Freund, dem Schneebesen, losgezogen. nein, Spaß beiseite, das ist ein Instrument, Bilder sogenannten Light Paintings zu erzeugen. Light Painting ist in dem Fall mit Stahlwolle passiert. Das heißt, wir nehmen Stahlwolle, die es im ganz normalen Baumarkt zu finden gibt, das kostet ein paar Cent oder ein paar wenige Euros, stecken das in den Schneebesen. Der Schneebesen ist an einem Seil befestigt, zünden das Ganze an. Durch die Luftzufuhr entstehen riesige Funken, wenn wir das Ganze umherwirbeln, an dem Seil festgehalten. Und da entstehen dann, wie ich finde, doch recht außergewöhnliche Bilder. Sind auf der Seite zu finden. Am 17. Januar haben wir das Ganze gepostet, wenn man ein bisschen suchen will. Da kann man mal schauen, genau. was man da alles also Rätsel gelöst. 16. Januar, warum bitte schön den Schneebesen? Und 17. Januar gezeigt, das sind die eindrucksvollen Bilder von dem brennenden Schneebesen. Genau, dass man mal ein bisschen zeigen kann, was man noch so macht. Also ist auch ein bisschen Kreativität gefragt bei so etwas, ne? Ja, ich sag mal so, wir versuchen das Ganze mal lebendig zu halten. Nicht nur stur die Orte zu posten, sondern es gibt auch ab und zu mal Treffen mit uns. Das war letztens hier im Landschaftspark in Duisburg. Hatten wir eine recht angenehme Truppe von 30 Leuten, die uns dann kennenlernen konnten, weil viele das mal geschrieben haben. Mal mit uns zusammen fotografieren gehen konnten, uns Fragen stellen konnten, die man vielleicht in der Nachricht nicht unbedingt stellt. Das werden wir sicherlich wieder machen, vielleicht auch nicht nur hier in dem Bereich, sondern auch mal woanders, in anderen Bereichen Deutschlands. Und wie gesagt, wir versuchen das auch persönlich zu halten, sondern nicht so anonym, weil dieses sture Orte posten, denke ich mal, bringt nicht unbedingt immer den Erfolg, sondern wir versuchen das Ganze wirklich ein bisschen lebendig zu halten, den Leuten auch zu zeigen, wer steckt dahinter, wie arbeiten wir, wie gehen wir vor, was nehmen wir mit. Das ist es. Klasse. Spannendes Hobby. Danke. Spannendes Hobby. Es lässt mich seit einigen Jahren oder lässt uns, ja, die Begleitung, Imke und mich, seit längerer Zeit wirklich nicht mehr los. Wir sind, wenn wir die Zeit haben, tagtäglich unterwegs. Wenn wir nicht die Zeit haben, dann nur am Wochenende. Man muss natürlich auch gucken, dass man am Ball bleibt. Ich denke, auf meiner Karte sind mittlerweile so knapp an die 1000 Orte vermerkt. Und davon haben wir noch bei weitem nicht alle besucht. Aber wir arbeiten schwer dran. Okay, Wahnsinn. Wahnsinn. Da muss man ja auch Zeit für haben, ne? Ja. Das ist so eine Sache. Zeit, klar, man braucht schon Zeit. Wobei wir noch relativ zügig vorgehen, wenn wir einen Ort besuchen, im Schnitt eine Stunde vielleicht. Okay. Wie gesagt, also ich bin schon recht ungeduldiger. Also ich brauche für kein Foto länger als eine Minute. Okay. Und wenn es beim dritten Mal nicht klappt, dann gehe ich weiter. Okay. Aber es ist natürlich oft zeitintensiv, den Ort zuerst zu finden, dann zu erkunden, dann das erste Mal zu besuchen, indem man reingeht, sich einen Überblick verschafft und dann den Ort auch so gut zu kennen, dass man die Fotos vernünftig machen kann. Es ist nämlich auch sicherlich ab und zu mal passiert, wo man noch, ich sag mal, unerfahrener war, wo man den Ort besucht hat, aber trotzdem die Hälfte vergessen hat, weil man einfach nicht die Orientierung hatte, nicht das Auge dafür, habe ich jetzt alles, habe ich alles gesehen, wo könnte noch was sein? Und das sind alles Sachen, die mit der Erfahrung aber langsam kommen. Da muss man doch mal hin, ne? Richtig. Es gibt auch Orte, die wir dreimal besucht haben. Jetzt das Kloster, was wir vorgestern Abend gepostet haben. Das habe ich ganze dreimal besucht. Weil es ein so wahnsinnig eindrucksvoller Ort ist, wo man auch wirklich sagt, ich will nichts vergessen, ich will alles so mitnehmen und den Leuten rüberbringen. Und es kam auch wirklich gut an. Allein das Album hat knapp 800 Likes und das freut mich dann, wenn ich sehe, es kommt auch so an, wie ich mir es vorgestellt habe. Ja. Die Leute freuen sich an den Bildern, die schreiben positive Kommentare, machen sich wirklich die Arbeit und schreiben was dazu. Manchmal auch mehr als einen Satz, das freut mich wahnsinnig. Weil ich kenne es ja selber bei Facebook. Wir sehen was, wir nehmen es zur Kenntnis, scrollen wir weiter. Und dann muss uns irgendwas schon, also bei mir geht es so, man muss mich irgendwas wirklich schon festhalten, damit ich was dazu schreibe. Und dass ich das bei den Leuten erreiche, das ist für mich oder für uns ein riesen Gewinn. Das ist eine riesen Belohnung auf jeden Fall. Okay. Ja, spannend. Also, schaut euch die verlassenen Orte an. Geht nicht alleine auf Entdeckungstour, wenn ihr jetzt meint, Mensch, das will ich auch. Also beobachte das Ganze ein bisschen. Was kannst du an Tipps geben, an die sagen, Mensch, das kann ich mir auch als Hobby vorstellen. Das möchte ich vielleicht gerne mal machen. Ja. Da so ein Reinschnuppern. Wichtigster Tipp, denke ich, Augen offen halten, um Sachen zu finden. Und wenn man was gefunden hat, Bauchgefühl. Ich glaube, jeder Mensch ist mit einem vernünftigen Bauchgefühl serienmäßig ausgestattet, dass man mit gesundem Menschenverstand erkennen kann. Mache ich mich zum einen schwer strafbar, wenn ich mir jetzt wirklich irgendwo Zugang verschaffen muss? Oder schaffe ich es einfach mit einem sportlichen über den Zaun hüpfen? Wie gesagt, da will man keine anstiften zu irgendwas, aber meistens ist es schon irgendwie erforderlich. Und dann muss man natürlich ganz klar sagen, guckt es euch an, guckt euch die Decken an, guckt euch die Bausubstanz an, die Konstruktion. Geht nicht alleine irgendwo hin, wo es euch wirklich gefährlich werden kann oder in irgendwelche dunklen Ecken ohne Ausrüstung. Mit Ausrüstung meine ich eine Taschenlampe, meine ich vielleicht auch wirklich irgendwas zur Selbstverteidigung, wenn es nur ein Pfefferspray ist gegen das böse Wildschwein, was in der Ecke sitzt. Kann ja aufwarten, genau. Genau. Also das ist wichtig, dass man sich selber nicht in Gefahr geht, weil das wäre zu schade, denn es ist nur ein Hobby. Es gibt andere Hobbys, mit denen man sich verletzen kann, wie Bungee-Jumping oder sowas. Super. War ein spannendes Gespräch mit dir. Danke, freut mich. Hat gefallen. Haben wir die Nerdfunk-Podcast-Zeit von 45 Minuten wieder ziemlich gut erreicht. Ging doch schnell. Wieder so lange gequatscht. Nicht gedacht, ne? Ist auch spannend, das Thema. Also wer mehr wissen will, ja, der muss sich entweder bei Flickr umschauen, was für Bilder es gibt, Facebook-Account zulegen und auf die verlassenen Orte schauen oder einfach mal im Internet suchen nach Urbex, Urban Explorer. Das ist ja kein so unbekanntes Hobby mittlerweile mehr. Genau, da gibt es jede Menge Leute, die sich sogar teilweise mit ihren Gesichtern auf Homepages veröffentlichen und auch Bilder zeigen und die einen mehr, die anderen weniger bereit sind, auch was darüber zu teilen. Also spannendes Thema. Ich bedanke mich bei dir, dass du da mit dabei warst, Nick. Gerne doch. Spannendes Thema wieder zu berichten und bis zum nächsten Nerdfon. Das war die Ausgabe Nummer 66 zum Thema Urban Explorer am 28. Januar 2014. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.